Scheitern der Pause ist ein Vordergeben, doch er weigert sich. Und warum? Der Bern ist wegen, denn er kriegt nicht zurück von den drohenden Nachtklassen. Lügt bei allen Fäusten, im Prophezeien ist gleich knallt wie du Silvester, aber er bewirkt endlich ihre Aufforderung und fühlt plötzlich eine geballte Hass. Konterung, Paul blutet auf dem Schulhof, andere Kinder lachen aus, sie mehr verdrängen sich mit, sie haben die Hände voll mit Arten Klaus. Monsation in Deutschland, Holker macht sein achtes Bier auf, er sitzt durchgefroren im Park, viel in Kauf. Na, mal ganz klar, schon die letzten 6 Jahre arbeitslos kann für mir bleiben. Das Leben ist harte, doch Freunde hat er viele, die das Gleiche schon erlebt. Jeden Tag im Fahrrad fragt er sich, wo sind meine Ketten? Fand vielleicht einen Sammeln, kriegt er gerade noch so hin. Doch es dauert nicht mehr lange, dann schmeißt er sein Leben hin. Willkommen im Dschungel, die Sonne geht auf. Die Menschen sind in meiner Arme, jeder fliegt drauf. Überall soziale Kinder, jeder nimmt es hin. Ja, wir schon mal sein Teil, das war doch kein Gewinn. Willkommen in Deutschland, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Marschauer, scheiß drauf. Kapitalismus hat gesiegt und jeder nimmt es hin. Ja, wir ohne Geld helfen, das war doch kein Gewinn. Rentner Gerd kommt zurück von seinem Einkauf. Sein Leben spiegelt in der weißen Weste so rein wie ein Arsch nach einem Einlauf. Doch er hat Angst, hier in der Großstadt zu wohnen. Er lebt in einem dieser Häuserblocks, sehr weit oben. Unter ihm wohnen Jugendliche sehr laut mit aggressiven Morden. Und seitdem er im Fernsehen sah, wie ein Rentner verprügelt wurde, kann er nicht neu geschlafen in deiner Einzimmerwohnung. Er betet ihn, hat ihm nichts passiert, auch liegt die Betonung. Christine ist angespannt, sie ist neu im Büro eingestellt, noch in der Probezeit, deswegen gibt sie ihr Beste. Doch dies gefällt nicht allen, die Kollegen lästern und ziehen überher. Sie sei doch viel zu nötig, sie würde den Chef anmachen wie ein Herd. Sie wird gemobbt, verbal und körperlich nicht ertragbar. Sie wird psychisch unter Druck gesetzt, sie arbeitet nicht mehr machbar. Sie muss fliehen, verschwinden, kündigen und raus. Sie überlegen, sie ist nicht da, sie war nur neidisch auf den Körperbau. Willkommen zum Dschungel, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Eimer, aber jeder fickt drauf. Überall soziale Kälte und jeder nimmt es hin. Wer will schon was rentern, das wäre doch kein Gewinn. Willkommen in Deutschland, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Arsch, aber scheiß drauf. Kapitalismus hat gesiegt und jeder nimmt es hin. Wer will ohne Geld helfen, das wäre doch kein Gewinn.